Hey, schön, dass du da bist. Und jetzt viel Spaß beim Podcast mit René, Marc und Stefan. Tag hoch. Hallo und herzlich willkommen zur 57. Folge vom Podcast Irgendwas ist doch immer, der Podcast aus Berlin. Und hier ist der Mann, der jetzt gleich wieder unsere HörerInnen an den digitalen Empfangsgeräten begrüßen wird. Hallo René. Ja, hallo auch von mir und herzliches Willkommen zur 57. Ausgabe an diesem wunderschönen 22. April 2021. An euch da draußen, an den digitalen Empfangsgeräten und der da gerade laute Geräusche von sich gibt, das ist unser, drittes Rad am Wagen, hätte ich fast gesagt. Ja, hier ist in dem Pärchen-Podcast, irgendwas ist doch immer, unser Marc. Hallo Marc. Ja, hallo, grüß euch. Ist mal wieder Donnerstag. Hey, schon wieder 14 Tage vorbei. Moin. Mein Gott, ich konnte es ja kaum erwarten. Alter Falter, man sagt ja 3 Tage schlafen, dann ist schon wieder Weihnachten, aber auf den Podcast zu warten, das ist ja viel schlimmer. Schön, dass endlich wieder weitergeht. Und jetzt zack, zack, zack. Zack, zack, zack. Ja, schön, schön, dass ihr wieder dabei seid. Folge 57. Wie geht's euch? Die 2 Wochen sind wie im Flug vergangen. Marc hat es schon gesagt. Wir sind 2 Wochen älter geworden. Mir sind sie nicht schnell genug vergangen. Ich konnte es ja kaum erwarten, dass es weitergeht. Nicht schnell genug. Ja, ja, klar, ne? Also deswegen, volle Konzentration und volle Kraft voraus auf diese Podcast-Folge. Wie geht's euch, Leute? Was gibt's Neues? Unsere Zuhörer warten drauf. Ich habe gerade überlegt, ob ich Marc empfehlen sollte, einfach mal die Wochen zwischen den Podcasts durchzuschlafen. Wie so ein Winterschlaf. Mhm. Würde ihm auch gut tun. Wenn ihr meint. Aber ihr habt mich gefragt, wie es mir geht. Ja. Oder Stefan hat uns gefragt, wie es uns geht. Ja. Ich muss sagen, ich bin ganz schön aufgeregt. Mich interessiert das. Aufgeregt bin ich. Habt ihr die Meldung heute gehört? Ja. Der AstraZeneca-Impfstoff ist freigegeben. Lasst uns da sofort reinspringen. Alter, wie geil. Ich glaube, wir haben das Schlimmste überstanden. AstraZeneca für alle. Was ich verstanden habe, war, den AstraZeneca-Impfstoff, den will keiner haben. Und jetzt wird er unterm Volk verteilt. Ja. Es ist ja nur eine bestimmte Bevölkerungsgruppe, die den nicht haben will. Das wurde immer so hochgebauscht, niemand will den haben. So, und jetzt ist das freigegeben. Genau. Und jetzt stehen die Leute aber Schlange wie blöd und die Hausärzte, die kommen gar nicht hinterher. Attacke! Genau. Aber man muss fairerweise dazu sagen, das gilt nach Stand jetzt zu unserer Redaktionssitzung hier am Donnerstagabend nur für 3 Bundesländer aktuell. Aber ich denke, das wird sich in den nächsten Tagen... 3 Bundesländer genügen mir für nicht das Erste. Nicht so früh voll. Berlin genau, ist ja dabei. 3, okay. Was machen wir uns Sorgen? Richtig, richtig. Das ist unser Berlin-Podcast. So ist es. Und hier spielt die Musik. Nein, ich freue mich auch. Ich habe heute auch schon den Gedanken gefasst, na, vielleicht ruft man mal seine Hausärztin an und fragt mal nach. Genau. Du nimmst wohl alles, was du kriegen kannst, was, Stefan? Hm? Du nimmst alles, was du kriegen kannst. Auf jeden Fall. Ja, wenn es der Gesundheit hilft. Also alles klar. Ist besser, als nicht geimpft zu werden. Das hatten wir doch schon vor gefühlten 2 Jahren festgestellt. Und nu ist endlich soweit. Komm, jetzt hier keinen Rückzieher machen. René, du bist dabei. Nein. Wobei ich aber auch sag sagen muss, und ihr sagt nee. Es genau so. Genau so. Es ist irgendwie ein komisches Gefühl, wenn man jetzt merkt, oh, jetzt ist aber vielleicht die Impfung doch näher, als man dachte. Ja, ist nicht so wie Darmspiegelung. Also komm, ist schon ein bisschen was anderes. Ja, nö, ich habe damit auch kein Problem. Ich kenne auch genug Leute, die schon geimpft sind und von daher mache ich mir da auch keine Sorgen. Ne? Genau. Sind wir mal gespannt. Das war schon mal eine coole Nachricht. Es gibt noch mehr coole Nachrichten, weil was ist im April immer so los? Was beginnt da für eine Saison? Kleines Rätsel für euch an den digitalen Empfangsgeräten also. Und für euch beide, Marc und René. Super League. Ja, natürlich, genau. Die Super League, die nie kommt. Das ist April, jedes Jahr wird auf die Super League gewartet. Dieses Jahr zum ersten Mal. Genau. Die Super League war vermutlich ein sehr, sehr langer April-Scherz. Da wissen wir ja schon, das wird nichts. Also die Meldung kam irgendwie gestern, glaube ich. Super League ist wieder eingestampft worden, nachdem die UEFA da ordentlich Rabatz gemacht hat. Reden wir nicht über Fußball. Naja, okay, holen wir mal René da wieder zurück ins Boot. Der April. Genau. ja, im April beginnt so die eine oder andere Saison. Ich habe da schon was im Verdacht, aber ja, ich würde etwas anderes sagen, nämlich jetzt beginnt wieder die Zeit des richtig beschissenen Wetters. Man denkt sich so, oh, Moment, Meter hoher Schnee ist auf die nächsten 500 Meter nicht zu erkennen. Heißt für mich, auch in Berlin ist der Winter vorbei. Freuen wir uns also auf den Frühling. Aber vor den Frühling hat der liebe Gott dummerweise den April gesetzt. Wir wissen ja, der April, der macht, was er will. Wenn das Wetter richtig scheiße ist, sei froh, dass du nicht im April bist oder wie das heißt. Es ist alles sehr unbeständig. Warum ist das Wetter scheiße? Ist doch geil, das Wetter. Nö. Es ist weder Fisch noch Fleisch. Ja, aber es ist doch jetzt nicht schlecht. Also wir werden hier nicht eingeregnet. Okay, es gab den einen oder anderen Wochentag, wo man sich, wo man hätte am besten nicht aufstehen sollen oder sich direkt vor den Fernseher setzen sollen und Filme und Serien bingen. Aber ansonsten kann man doch ganz gut damit leben. Naja, es ist hell und kalt. Ganz blöde Mischung. Ja, lieber als warm und dunkel. Nein, ich beobachte das eigentlich immer so in den vergangenen Jahren, so im Frühjahr. Ich habe vor meinem Haus einen super Blick mit ganz vielen Bäumen und das ist dann immer so, irgendwann kommt die Zeit, wo innerhalb von 3 Tagen von total kahl bis voll mit Blättern. Und dieses Jahr ist es schon so, dass es länger dauert, diese Phase, weil das Wetter halt schon anders ist als die letzten Jahre. Und finde ich schon beeindruckend. Aber ich kann das auch bestätigen, der Frühling kommt, definitiv. Da gibt's jetzt kein Zurück mehr. Mir und anderen ist auch aufgefallen, dass offenbar das typische Explodieren der Vegetation im Frühling dieses Jahr etwas langsamer vonstatten zu gehen scheint. Meine Vermutung ist, genau, die Pflanzen haben sich daran erinnert, die letzten Jahre war das irgendwie mit dem Wasserhaushalt hier so blöd. Da schalten wir mal lieber einen Gang runter. Vielleicht brauchen wir noch Reserven für den Mai. Du meinst, die Natur hat sich angepasst? Ja, genau. Ja. Achso, ich dachte schon, du sagst, es liegt an Corona oder so, aber das schließt sich aus. Oh, Stefan, konzentrier dich, fokussier dich, bleib beim Thema. Okay. Ja, also du hattest ja schon gesagt, es beginnt im Frühjahr, im April auch immer eine Saison. Und ich meinte natürlich den Spargel, die leckeren weißen oder grünen langen Stangen. Ne? Ah! Marc, was? Da haben wir es wieder. Ich musste gerade so lachen, weil ich habe Marc beobachtet. Könnt ihr euch dann nochmal angucken. Ja, die Spargelsaison, ist das nicht lecker? Nee. Ich freue mich tierisch drauf. Nee. Ach komm, ist jetzt nicht wahr. Ich würde lieber eine Tasse Eiter saufen. Das glaube ich dir jetzt nicht. Zitat. Die Wette. Die heißt da Kurt Krömer. Ach so, okay. Nein, Spargel ist doch super lecker. Schöne Schnitzel mit Spargel. Und ich habe neulich im Radio einen Bericht gehört, es gibt auch Spargelbier. Vielleicht kennen es schon einige. Und das soll wohl auch ziemlich lecker sein. Spargelbier? Ja, da habe ich das Beschissenste aus zwei Welten. Also du musst ja von Spargel schon auf Klo wie nischt und dann auf Bier, aber kannst ja gleich auf der Toilette trinken. Naja. Wird also mit Pissrinne ausgeliefert. Ich weiß jetzt nicht, ob es da noch andere Brauereien gibt, aber ich kenne es von der Neuzeller Klosterbrauerei und die ist ja in Brandenburg, wie wir alle wissen. Und da wird sozusagen zu dem herzhaft frischen Bier quasi natürlicher Spargelsaft mit verarbeitet und dadurch schmeckt das richtig gut. Es ist nur eine kleine Spargelnote, also schmeckt schon noch nach Bier auf jeden Fall. Die machen sehr leckeres Kirschbier, die sollen mal dabei bleiben. Das Erdbeerbier geht vielleicht auch noch so, aber Spargelbier, Heidewitzka, was kommt als nächstes? Schwarzwälder Kirschbier? Das wär's. Das wär's. Nein, also ich freue mich drauf. Klar, so ein Bier ist mal lecker, aber ich freue mich natürlich viel mehr auf die Spargelsaison. Genau, Schnitzel. Endlich wieder Schnitzel essen. Pff, da solltest du dich nicht auf die Spargelsaison freuen, Stefan. Da solltest du dich auf die After-Corona-Saison freuen. Mit schön Essen. Ja, na, so. Vielleicht kommt die ja bald. Ne? Also ich hoffe, dass es klappt. Und mal sehen. Es gibt ja auch im Supermarkt schon ganz viel Spargel, aber das ist natürlich, glaube ich, noch nicht der frisch geerntete hier. Da kenne ich mich nicht mit aus. Aber egal. Gut, wenn ihr also Spargel nicht so cool findet, was findet ihr denn cool? Schnitzel. Ja, das ist doch schon mal was. Also von daher könnte und man schon ein lockeres Zusammensein organisieren. René isst ja die Kartoffeln, ich esse Schnitzel und Stefan kriegt den Spargel und dann passt das schon. Also ich glaube, ich würde nicht mit dir um das Schnitzel prügeln, weil ich hätte jetzt auch mehr Bock auf das Schnitzel als auf die Kartoffeln. Naja, da ich ja jetzt so ein Fleischvermeider bin, also eigentlich wenn Fleisch, dann nur beste Qualität, dann eher am besten Bio, dann tauschen wir an der Stelle vielleicht. Du kriegst das Schnitzel und ich krieg ordentlich Kartoffeln. Pass auf, ich leg nur eine Saunasuppe mit drauf. Ah, oh, irre. Ach, aber nur eine panierte, bitte. Die eklige Saunasuppe. Ich merke, wir drehen uns im Kreis. Apropos, so ist es. Da ich ja der Meister der Überleitung bin, Kreis. Geiles Stichwort. Ich hatte. Ja, was ist rund? Genau. Ich hatte vor einigen Wochen das Problem, dass wir im Autoreifen einen Nagel hatten. Kurze Hintergrundinfo dazu. Ich habe mir sagen lassen, in der Regel hat man den Nagel im Hinterreifen, weil es wohl so läuft, man fährt über den Nagel mit dem Vorderreifen rüber. Der liegt ja in der Regel auf dem Boden. Und wenn man über den Nagel rüberfährt mit dem Vorderreifen, dann wird der aufgestellt. Und dann fährst du mit dem Hinterreifen in den aufgestellten Nagel oder in die aufgestellte Schraube rein. Aha. So. Erstmal große Panik, ne? Ja, Loch im Reifen ist ja nicht so schön, sieht doch nicht so toll aus. Und was macht man? Und wir hatten glücklicherweise im Kofferraum ein sogenanntes Vulkanisierungsset. Was da passiert, ist, glaube ich, ganz klar. Ich erzähle es mal sehr laienhaft. Da wird dann irgendwelches Zeug in den Reifen reingespritzt. Ich sag mal so Klebstoff oder sowas. Und der Reifen ist dann quasi dicht. Und auch für die Mülltonne. Und deswegen gibt es Trick 17. Das Vulkanisierungsset besteht nämlich aus zwei Teilen. Und vielleicht, Stefan, können wir in die Geräuschkulisse so ein bisschen hinten reinhören. Denn damit verbunden, ich habe dir, Stefan, guck gerade mit großen Augen, ich habe Audiomaterial. Wenn das unterstützend hilft, können wir das nebenbei mal hören. Und zwar ist es so, dieses Vulkanisierungsset besteht aus einer Luftpumpe und aus diesem Klebezeugs. Der ist in so einer Kartusche drin. Wenn man dieses Klebezeug zwischendrin rausschraubt, dann kann man den Schlauch aus der Pumpe direkt in den Autoreifen führen und kann den Autoreifen auch direkt aufpumpen. Und das Ganze funktioniert über den Zigarettenanzünder. Also ich habe wirklich nicht schlecht gestaunt, dass man tatsächlich so einen kleinen Plastikkasten, der ist so groß wie, eine Zigarettenschachtel. Kastenkuchen. Nein, wie dann schon eher so wie 5 Zigarettenschachteln. Also man kann es in der Hand halten, ein kleines Stück, also ein handliches Stück Plastik. Und das steckt man in den Zigarettenanzünder und da ist ein Schlauch dran und tatsächlich pumpt dieser kleine Kasten dann den Autoreifen auf. Und wenn der Nagel oder die Schraube noch drin steckt im Reifen, dann passiert da auch nicht viel. Der Reifen wird aufgepumpt. Man soll dann irgendwie gucken, wie lange der braucht, bis er wieder platt ist. Und dann guckt man, wo das nächste Reifenhaus ist und schaut, ob man mit dem Reifen dann einfach, indem man den dann nochmal frisch aufpumpt, dahin kommt. Genau. Mhm. Profis drehen die Schraube übrigens noch tiefer rein. Tatsächlich. Würde ich jetzt aber vielleicht nicht unbedingt empfehlen. Also da wehrt man sich innerlich wahrscheinlich auch gegen, da mehr kaputt zu machen, als schon kaputt ist. Aber es hat bei uns funktioniert. Also wir haben geguckt, wie lange das die Luft in dem Reifen gehalten hat nach dem Aufpumpen. Ne, entweichen tut es ja trotzdem. Und so einen Reifen zu flicken ist halt dann auch deutlich günstiger. Ich glaube 40 € oder so hat es gekostet, als einen kompletten neuen Reifen zu holen. Weil wenn man ihn vulkanisiert, dann kann man ihn nicht mehr benutzen. Da fährst du bis zur nächsten Stelle, um das reparieren zu lassen und dann kannst du den entsorgen. Also nachhaltiger wäre, nur den Reifen aufpumpen und dann schnell, ich weiß gar nicht, ist das erlaubt, aber eigentlich schon, ne? Nicht, dass man blöd ist. Naja, du darfst nicht in eine Gefahrensituation damit kommen. Deswegen also, sollte man am besten gucken, Reifen voll aufpumpen auf die angegebene Barzahl und dann mal das Auto 2 Stunden stehen lassen und wenn dann nur Luft drauf ist, dann sieht man ja ungefähr, wie lange das braucht. Und wenn man dann eine Viertelstunde irgendwo hingucken muss, mal schnell, dann lässt sich das durchaus machen. Hat funktioniert. Genau. Wir sind keine Profis, macht das bitte nicht nach oder nur auf eure eigene Verantwortung. Kaugummi hilft nicht. Und fragt jemand, der sich damit auskennt. Und Stefan ist es offenbar nicht, weil Kaugummi ist wahrscheinlich nicht. Womit ich mich auskenne, ist irgendwie die Sache mit den Begriffen. Und ich glaube, wir sollten den Begriff Luftpumpe an der Stelle ersetzen durch einen kleinen handlichen Kompressor. Dann wissen alle, was damit gemeint ist. Das kann sein. Weil ich habe noch nie gehört, dass jemand eine Luftpumpe an den Zigarettenanzünder anschließt. Nein, aber ich habe tatsächlich jemanden gesehen, der hat mit der Luftpumpe, mit so einer, weiß nicht, ob ihr die Luftpumpen kennt, mit dem man Subboards oder Luftmatratzen aufpumpt, mit so einer Luftpumpe, also da stehst du drauf, so auf, also das ist so ein Zylinder, der steht auf dem Boden, den kannst du rumfassen mit einer, naja, mit zwei Händen und von oben drückst du wie aus einem alten Feuerlöcher auf so einen T-Griff rauf und mit so einer Pumpe habe ich jemanden stehen sehen an der Straße und einen Autoreifen aufpumpen. Alter, der arme Mann. Ja. Ja, naja, der hat sich ein Hobby gesucht, ja. Stefan, ein bisschen mehr Ernst aber, in dieser ernsten Situation. Ja. Ein bisschen mehr Mitgefühl. Apropos Begriffe. Nee, du weißt auch, ich könnte jetzt natürlich noch einen typischen deutschen Spruch nehmen, wer sein Auto liebt, der schiebt, ne? Kennt man ja auch. Könntest du es auch lassen. Haben wir früher immer gemacht, wenn wir mit dem Auto gefahren sind und jemand gesehen haben mit einer Panne, dann haben wir diesen Spruch immer gesagt. Kann ich mich noch sehr gut dran erinnern. Deine soziale Kompetenz ist ja sowas von tiefgründig. Da möchte ich kurz noch reingrätschen, mit dem Schieben des Autos. Weißt du, warum der Trabi eine beheizte Heckscheibe hatte? Damit man beim Schieben im Winter keine kalten Hände bekommen hat. Ah, sehr gut. Sehr gut. Nein, aber was ich jetzt noch sagen wollte, Marc hat ja schon die Begrifflichkeiten gedeutet und ich dachte, er hält jetzt einen kurzen Vortrag, was Vulkanisation ist. Ja, dazu Wieso? Kann ich nur sagen, nö, mach ich nicht. Also im Moment sieht Marc, also heute, für die unter euch, die das Video schauen auf YouTube, Marc sieht auch ein bisschen aus wie ein Vulkanier heute. Also die Ohren sind abgedeckt, man sieht nicht, ob da Spitzen dran sind, aber der Hintergrund lässt darauf deuten, dass er irgendwas mit Astronomie zu tun hat. Ja, das ist natürlich eine kleine Reminiszenz an die neuesten Erfolge der NASA auf dem Mars. Da hat es doch irgendwie der Mars-Rover Persephone irgendwie den ausgeklinkten Helikopter tatsächlich irgendwie mal 3 Meter in die Höhe schweben, sich dort drehen und dann wieder landen lassen, ohne dass das Ding zu Bruch gegangen ist. Wer selbst schon mal so einen ferngesteuerten Helikopter gesteuert hat, der weiß, da braucht sie Präzision eines Computers. Mhm. Und auf dem Mars ist es noch ein bisschen schwieriger. Viel schwieriger. Irgendwie die Rotoren müssen mit wie viel Umdrehung pro Minute? 2000 waren es oder noch mehr? Boah, ich habe es nicht mehr im Kopf. Aber sag doch lieber, was die Schwierigkeit dabei ist auf dem Mars. Die haben nämlich eine ganz andere Atmosphäre. Wie war die Begründung? Und du musst viel mehr Kraft aufwenden, um den Helikopter überhaupt abheben zu lassen. Die Atmosphäre ist zwar dünner, aber die ist anders zusammengesetzt und die Schwerkraft ist auch wesentlich geringer. Aber nichtsdestoweniger brauchst du, ich glaube, weil die Atmosphäre dünner ist, brauchst du viel mehr Kraft, um die abheben zu lassen. Und der erste Testflug ist ein Erlebnisbericht von Marc. Als wärst du dabei gewesen. Ich warte schon auf den Tag, wo dann in den Kameras plötzlich irgendwelche Lebewesen auftauchen. Lebewesen. Das wird spannend. Genau. Weiß ich nicht. Vielleicht entdecken sie ja was. Wenn der erste Erdalfrosch zu sehen ist oder Bärenmarkebär. Lass deiner Fantasie freien Lauf. Oder die Milka-Kuh. Lass deiner Fantasie freien Lauf. Da kommt die Milka-Kuh her. Genau. Ja, richtig. Ne? Ja. Ganz schneller Themawechsel. Da ganz schneller Themenwechsel. Ja, harter Cut. Okay, worüber reden wir? Was ist noch passiert? Ich habe heute neue Stühle gekriegt. Neue Holzstühle sind angekommen. Aha. Hat ewig und 3 Tage gedauert. Schön. Man weiß ja mittlerweile auch, woran das liegt. Weil die meisten Möbel, die hierzulande verkauft werden, die werden irgendwie in osteuropäischen Nachbarländern irgendwie zusammengebaut. Das ist an sich nichts ungewöhnlich. Das passiert seit Jahr und Tag. Nur zu Zeiten von Corona gibt es derer eben nicht mehr so viele. Und das heißt, du kannst deine Möbel kaufen, wo du willst. Wenn das entsprechende Möbelstück nicht schon vorrätig irgendwo im Lager steht, muss es eben, wie gesagt, für dich erst angefertigt werden. Und dann dauert es. Und zu Zeiten von Corona eben noch viel, viel länger. So, nun kamen die beiden Holzstühle heute endlich an, nach Jahr und Tag. Und es kam, wie es kommen musste. Die falschen. Nee. Der eine hat einfach einen Fehler. Da sind einfach so Kerben in dem Stuhl. Und zwar an einer sichtbaren Stelle. Mein Gott, das ist Holz. Wenn euch da irgendwie was auffällt beim Zusammenbauen, dann wechselt doch das eine Teil einfach aus. Liefert doch das Ding nicht einfach aus und denkt so, och, das merken die wahrscheinlich gar nicht. Komm, sacken wir erstmal das Geld ein. Die meisten beschweren sich gar nicht. Ja, angeschissen, Leute. Ab sofort wird geguckt, was man kauft. Man bezahlt viel zu viel Geld dafür, man lässt sich viel zu viel gefallen. Also wir schreiben da heute Abend noch hin und mal gucken, was der Händler dazu sagt. Hatte der Stuhl so ein QS-Siegel? Also ich habe schon öfter erlebt bei Waren, dass da so ein Aufkleber draufklebt. Da steht in der Regel QS und dann ist da eine Unterschrift oder eine Zahl. Oder ich habe neulich gesehen bei einer Sache, da ist ein kleiner Stempel. Und es sieht für mich so aus, als wenn die Sachen geprüft werden nochmal. Ich weiß nicht direkt, ob nach der Herstellung oder beim Raussenden. Und dass dann so ein der Prüfer sein Siegel reinmacht, damit nachvollziehbar ist, wer das überprüft hat. Mhm. Habe ich auch schon gesehen. Das kann ich von hier aus nicht sagen. Ja, ja, das hat man ja auch, wenn man einen Pullover kauft oder was ich, Unterwäsche, Socken, sonst irgendwas, das ist meistens Unmengen von diesen. Hat schon mal eine Antwort. Boah, lass mich ausreden. Das sind Unmengen von diesen kleinen QS-Aufklebern drin. QS steht für Qualitätssicherung. Und du hast in einem einzigen Kleidungsstück hast du manchmal 4 oder 5 von den Dingern drin, weil. Echt? Bei der Fertigung durchläuft es ja mehrere Stationen und wenn du Pech hast, dann wird eben an 4, 5 von diesen vielen, vielen Stationen tatsächlich eine Qualitätssicherung durchgeführt und jedes Mal, wenn das Ding passt, also die Qualitätssicherung okay war, dann kommt da ein neues Klebchen rein. Musst du mal deinen Pulli mal ausziehen irgendwie, auf links drehen, mal gucken, ob da noch was dran ist oder deine Frau fragen, genau, ob sie die vor der ersten Wäsche immer rausnimmt. Beim Schlipper wird dann geguckt, an der ersten Station, ob die Farbe stimmt. Ja, rot. Beim nächsten sind 3 Löcher drin. Ja, 1 zum Reinsteigen, 2 zum, wo man rauskommt wieder. Aber ich fand gut, dass du gerade gesagt hast, da wird geprüft, ob es passt. Der dritte, ist eine M, muss ich gerade probieren, passt. Ich glaube, René verarscht dich gerade mal. Das kennt man ja nicht anders. Nein, ich habe mir gerade nur vorgestellt. Ja. Aber wir halten dagegen, Marc, oder? Ja. Ach. Würde mir nie zum Beispiel nie einfallen. Ich, wenn das Stuhlthema durch ist, ich sehe ja gerade in den unserem Sendeplan ein viel spannenderes Thema, wo ich schon gespannt bin, was Stefan dazu zu sagen hat. Bei Stefan im Kühlschrank ist es dunkel. Hast du drin gesessen? Ja, das Licht, Stefan, das ist zur Aufklärung. Das Licht geht aus, wenn man drin sitzt und die Tür von innen zumacht. Ach, ist es so? Das ist so. Das habe ich mich früher als Kind immer gefragt, warum da rund um die Uhr das Licht brennt. Aber mittlerweile wissen wir, dass es da eine Mechanik gibt, die das verhindert, dass die Lampe ausgeht, wenn die Tür zu ist. Aber mal kann es auch vorkommen, nach ganz vielen Jahren, dass die Lampe dann auch nicht mehr will. Und so war es auch bei mir. Ich habe festgestellt, ich hatte noch eine normale also so eine normale Lampe da drin mit 15 Watt. Und einen klassischen Glühfaden, Wolfram-Glühfaden und eine richtige Glühbirne. Ja. Von Herrn Wolfram so selber aus. Gedreht noch. Und so ein Zufall, da ist er. Ja, oh, wer kennst du nicht? Das ist die Backofenbirnen. Genau. So, dann habe ich erstmal probiert, wie kriege ich denn dieses komische Fach auf? Habe ich dann auch geschafft. Aber dann ging die Tortur los. Was machst du, wenn du so eine Lampe brauchst? Du gehst zu Lampen, nee, oder zu Obi. Das war doch so die Werbung. Genau, ich habe mich nicht für Obi, sondern für Hellwig entschieden. Haben wir hier bei uns. Bin da hingefahren, war schön leer, Samstag, Mittag, wollte rein, aber dann habe ich schon den Hinweis gelesen, nur mit negativem Corona-Test. Ach, herrje. Tagesaktuell. Hatte ich leider nicht in der Tasche. Und mein Charme konnte die junge Dame da am Eingang auch nicht überzeugen. Weiß auch nicht, woran es liegt. Ich hatte ihr die Lampe gezeigt und sie meinte, naja, tut mir leid. Und sie hat mir aber einen Tipp gegeben, weil wir sind ja hier an der Grenze zu Brandenburg. Fahr doch einfach 3 Kilometer weiter. Da gibt es noch einen Hellwig in Brandenburg. Gesagt, genau, getan, da kommst du mit freiem Oberkörper rein. Richtig, bin ich hin. Und der Unterschied zu Berlin war, Parkplatz gerammelt voll, Baumarkt gerammelt voll, lange Schlangen an den Kassen. Und was habe ich am Ende gemacht? Ich habe es online bestellt. Ach, herrje. Und jetzt ist die Lampe schon da. Der Kühlschrank leuchtet wieder. 1,5 Watt statt 15 Watt. Also schon ein Riesenunterschied. Und letztendlich, ja. Es hat mich ein bisschen geärgert insgesamt, aber so sind die Regeln. Auch wenn man nicht immer alles nachvollziehen kann. Es hat mich an dem Tag etwas genervt, aber inzwischen kann ich drüber lachen. Sag mal, 1,5 Watt? Kannst du da im Kühlschrank überhaupt noch was sehen? Oder bist du etwa auf diese super neue, abgefahrene LED-Technologie umgestiegen? Ach so. Ja. Lett mich am Arsch, heißt es doch. Nee, nein. Das kommt von Kotlet. Genau auf diese. Stopp. Ja, also, genau. Damit ihr da draußen nicht falsche Dinge lernt, LED steht natürlich nicht für das, was Stefan gerade gesagt hat. LED steht für leuchtet im Dunkeln. Leuchtet im Dunkeln. So ist es. Ja. So ist es. Nein, natürlich super hell, also viel krasser. Und ich hoffe, Stefan, die hält jetzt auch wieder ein paar Jahre. Stefan nimmt jetzt schon immer seine Sachen gegrillt aus dem Kühlschrank, wenn er die Tür kurz auf hat. Ah nee, LED heizt ja nicht. Ja, man braucht den Kühlschrank, dann braucht den Kühlschrank nicht mehr so kalt einstellen, weil natürlich die Lampe keine Wärme mehr entwickelt. Also hat es natürlich auch einen Vorteil. Nein, das war Quatsch. So. Ich frage mich mittlerweile ernsthaft, ob wir irgendetwas heute noch schaffen, in die Sendung zu bringen, was nicht mit Quatsch durchsetzt ist. Warten wir doch mal ab. Quatsch mit Soße. Jetzt kommt René mit Quatsch und Soße. Ach, echt? Weiß er das auch? Ja. Offenbar nicht. Ich hoffe, wenn er aufgepasst hat. Quatsch mit Soße. Jetzt geht's aber wirklich um Corona. Ach. Corona-Test? Reden wir über Corona-Test? Ja, in der Schule. Kann da einer mit dem Cursor mal auf die Stelle gehen, damit ich sehe, was gemeint ist? Oh Gott. Nee, ach hier, da steht tatsächlich. Corona-Test. Warte, ich lese kurz vor aus dem Manuskript. Corona-Test Schule. Bitte habt Verständnis, es ist die 57. Folge. René ist noch neu hier in der Runde. Da steht ja schon der Witz, den wir am Ende reißen müssen. Hoffentlich kriegen wir den hin. Egal, genau. Ich Corona-Test an Schulen. Ich bin ja nun immer eher unfreiwillig mit diesem Thema konfrontiert, ne? Und Kinder sollen sich jetzt selber an Schulen testen. Das betrifft auch Grundschulen. Und das muss man sich jetzt vorstellen: 6-jährige Kinder machen einen Corona-Test. Und damit da auch alles klar geht, die Kinder müssen den in der Schule machen und ganz alleine, also wahrscheinlich durch Lehrer beaufsichtigt. Und damit das klar geht, gab es auch einen Test zum Üben mit und das war sehr unterhaltsam. Für die unter euch, die noch keinen Corona-Test gemacht haben und die Komponenten nicht kennen, beschreibe ich sie mal kurz, wie ich es beobachtet habe. Als erstes reißt das Kind, hat so eine kleine Kanüle, ja, schwierig zu beschreiben. Ein kleines Plastikteil mit Flüssigkeit, da muss der Deckel abgerissen werden. Stefan schiebt sich gerade was in die Nase, aber das kommt erst zum Schluss. Der Deckel ist natürlich für Kinderhände jetzt schwer zu entfernen. Und wenn, da muss man schon ein bisschen Kinderkraft aufbringen. Und ihr wisst ja, was passiert, wenn man mit viel Kraft eine Verpackung öffnet, dann kann das schon mal sich dann ergießen. Wer hat nicht schon mal ein 8-jähriges Kind dabei beobachtet, wie es eine neue Chipstüte aufmacht? Um dann danach die Kartoffelchips aus den kleinsten Ritzen, genau, des Wohnzimmers zu klauen. Genau. Das heißt, das Erste, was passieren könnte und wahrscheinlich auch wird, ist, dass die, sagen wir mal, 10% der Kinder sich die Flüssigkeit über den Schuh gekippt haben und schon mal nicht mehr mitmachen können beim Test. Dann gibt es für die Kinder, die über diesen Schritt hinausgekommen sind, gibt es ein zweites Element, den Test an sich. Ich gebe dazu zu bemerken, dass die Kinder im Moment laut Anleitung die Flüssigkeit noch in der Hand halten, weil das Ding steht nicht, das hat eine Spitze. Jetzt hat man in Schulen schon eingeführt, dass die Wäscheklammern mitbringen sollen, damit sie mit einer Wäscheklammer dieses Ding, also wir brauchen nicht über Produktdesign reden. Okay, also das nächste ist eben eine kleine Plastiktüte, die muss man aufmachen und da auch das ist schwierig, da passiert dann das Chiptüten-Ding, da fliegt dann der Test wahrscheinlich einmal quer durch den Klassenraum, das könnt ihr euch jetzt mal 30 vorstellen, vielleicht bei 2 Kindern auch nicht, weiß ich nicht. So, jetzt hat er den Test, braucht man nicht in der Hand halten, das Plastikding mit der Flüssigkeit, da hat die Lehrerin mittlerweile vielleicht die Klammer organisiert oder irgendwas anderes Schlaues. Jetzt kommt das Stäbchen, das ist eigentlich ganz unkompliziert. Das Einzige, was nicht passieren darf, dieses Stäbchen für die Nase darf nirgendwo abgelegt werden, weil es würde ja dann Hygiene. Steril. Nee, es würde dann kontaminiert. Kontaminieren, genau. So, deswegen, das muss in der Hand gehalten werden, dass wenn die ersten wahrscheinlich auch wieder ein paar der Kinder nicht verstanden haben und dann liegen die Stäbchen dann auch schon auf dem Tisch rum. So, jetzt kommt der lustige Teil. Jetzt wird das Stäbchen in die Nase eingeführt. Das braucht nicht bis ans Gehirn und auch nicht bis es rot wird, sondern das kann auch im vorderen Nasenbereich sein. Und das haben wir gesehen, reicht schon aus, dass es beim Kind, was nicht oft mit Federn in der Nase popelt, zum Niesreiz führt. Der bleibt auch erhalten, wenn man das Stäbchen nicht mehr in der Nase hat. Ne? Das heißt, in diesem Schritt wird die ganze Klasse wahrscheinlich wie wild durch die Gegend niesen. So, die Kinder, die jetzt noch die Flüssigkeit haben, die was machen die? Die stecken das Stäbchen, glaube ich, jetzt habe ich nicht aufgepasst, in die Flüssigkeit rein. Ja. Das ist eine ganz einfache Sache. Also das kriegt, glaube ich, jeder Grundschüler hin. Und dann kommt oben auf dieses Teil mit der Flüssigkeit noch ein Plastikteil rauf, weil jetzt kommt wieder ein etwas aufwendigerer Teil. Jetzt muss auf das auf den Teststreifen raufgetropft werden. Und ihr wisst, wie das ist, wenn man so einen Tropfen rauskriegen will. Also nicht falsch verstehen. Ihr wisst, wenn man aus einer Plastikkanüle einen Topfen ausdrücken will, man drückt ganz doll und dann kommt der so und dann sieht man schon, wie er so langsam runtertropfen will und dann denkt man, okay, damit es nicht so viel wird, lässt man den Druck oben nach und dann wird der Tropfen wieder eingezogen. Das heißt, dann an dem Punkt drückt man dann einfach ganz doll und dann macht so ratatatatata. Ne? Gut. So, bis dahin gut. Jetzt hat man das komplette Testerlebnis quasi fast durch. An der Stelle frage ich mich, wenn das wirklich so schwierig ist, gut, vielleicht geht das nach ein paar Mal üben. Ist ja eine Übungssache, macht genau. Macht es dann nachher Sinn, die Kinder vielleicht hintereinander zu testen, dass der Lehrer sich immer um ein, zwei Kinder kümmern Keine kann? Keine Zeit. Aber rein rechnerisch, jedes Kind eine Minute, sind wir bei 30 Minuten in so einer großen Klasse und dann eine Viertelstunde warten, sind wir bei 45 Minuten. Und ich glaube, das ist unrealistisch. Viel tragischer finde ich bei der ganzen Geschichte noch die Menge an, oder gebe ich zu bedenken, ne, es soll nicht so klingen, als wenn ich gegen diese Tests bin, ich gebe zu bedenken, die Menge des Mülls, die da erzeugt werden. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Schüler haben wir in Berlin oder sagen wir deutschlandweit? Alle. Ich habe mal was gehört von 12 Millionen. Ja, keine Ahnung, aber 12 Millionen? Nee. 12 Millionen Schüler ist ja... Es sind auf jeden Fall viele. Ja, auf jeden Fall, genau. Und wenn man jetzt überlegt, jedes Kind macht so einen Test. Sind ja nicht die einzigen Tests, ja, die verbraucht werden in der Bevölkerung. Da kommt ja noch viel mehr Müll zusammen. Ja, also das ist schon echt, man sieht ja jetzt schon die ganzen Masken rumliegen und so. Also dieses Corona bringt halt auch echt ein Müllproblem mit sich, ne? Ja. Ja, aber es dient ja der Sicherheit, der Gesundheit und das steht im Moment überall. Testen ist nicht schlecht. Nur zur Info, ich gehe fest davon aus, dass die Beschreibung, die ich gerade gegeben habe mit dem Test, dass es da ein nicht ganz so lustig wie beschriebenes Video zu sehen gibt, weil ich habe Teile davon tatsächlich mal aufgenommen. Also ich denke mal, es gibt ja immer noch Leute unter uns, die tatsächlich noch nie so einen Selbsttest gesehen haben. Und ja, da ist ja mal in Kinderhänden zu sehen, könnt ihr euch auf jeden Fall bei YouTube anschauen. Hm. Meintest du vorhin mit den Schülern Gesamtdeutschland oder nur Berlin? Gesamtdeutschland. Ich sehe hier, es gibt 10,9 Millionen Schülerinnen. Ja. Und da nicht enthalten Berufsschulen. Das ist schon ordentlich. Stefan, 12 Millionen Schüler in Berlin, das glaube ich wäre beinahe 3 bis 4 Millionen Stadt, auch ein bisschen unrealistisch. Ja, genau. Okay, aber schon Deutschland. Nein, Berlin hat ja ein paar weniger. Jetzt wissen wir es genau. Es sind ungefähr 11 Millionen Schüler ohne Berufsschüler. Berufsschüler waren, glaube ich, nochmal. Ah, nee, Abiturienten 2 Millionen. Sorry. Ich glaube, ich habe 2 Millionen Abiturienten gesehen, Berlin, deutschlandweit. Egal. Auf jeden Fall eine ganze Menge. Es ist eine ganze Menge. Ja. Es sind keine 100, keine 1000. Das sind zweistellige Millionen. Ja, aber da kommt irgendwann Routine rein und das, was du gerade beschrieben hast, das sind ja wahrscheinlich die Anfangsschwierigkeiten. Ich glaube, je öfter das passiert, umso mehr Sicherheit und Routine haben die Kinder ja. Also da mache ich mir eigentlich weniger Sorgen. Ja, was ich dabei nur tragisch finde, ist, man könnte ja jetzt über eine Alternative nachdenken. Und in meinen Augen wäre die Alternative, weil ich habe so einen Zettel auch in den Händen gehalten, ein Schriftstück, in dem ich als Elternteil bestätige, dass ich einen Test durchgeführt habe und für das Ergebnis des Tests bürge. Ne? Also bürge im Sinne von... Ja, aber dann hast du ja trotzdem einen Test. Du kannst dafür aber nicht bürgen. Ja, aber dann kann ich den durchführen. Weil du kein zertifizierter Tester bist. Aber bei anderen Sachen... Ja, das ist ja mal ein Argument. Aber ein sechsjähriges Kind ist ein zertifizierter Tester? Nein. Also, nee, was ich mich nur frage, ist, ich mit meiner Unterschrift muss ich für so viel den Kopf hinhalten, ne? Und das in der Hinsicht offenbar ist nicht möglich ist, das gibt sicherlich Gründe dafür. Ne? Ich will ja auch gar nicht mich da jetzt angepisst fühlen, weil niemand meiner Unterschrift vertrauen würde, wenn ich sage, ich habe den Test durchgeführt. Die Argumentation, die ich gehört habe, warum der Test nicht zu Hause gemacht wird, ist, weil man den Kindern nicht mitgeben will, weil die Kinder noch zu klein sind, um den Test heile zu Hause abzugeben. Was mir dann wie auch in der Fragezeichen in den Kopf, ich finde das alles nicht durchdacht. Also ich finde es ein bisschen fadenscheinig und seltsam. Allerdings. Naja, ich glaube, man muss da so ein bisschen differenzieren. Also das, was René beschreibt, das ist jetzt ein Beispiel aus Berlin. In Brandenburg zum Beispiel ist es genau anders. Da sollen nach Möglichkeit die Leute zu Hause getestet werden und die Eltern bestätigen, dass sie den Test gemacht haben. Aber da wird teilweise auch wieder argumentiert, dass viele Eltern das nicht machen und man gar nicht sicher gehen kann, ob das wirklich stimmt, was da an Infos kommt. Aber das führt halt auch ein bisschen zu weit, ne? Letztendlich gibt es auch eine ganz, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, ob dies kreativ ist oder ob das eklig ist. Ich habe gehört, ich kann aber nicht mehr genau sagen, von wo, die Kinder spucken einfach in einen Eimer. Ja, dann wird ein Test gemacht. Von dem ganzen Eimer. Ne? Genau, und wenn dort ein positives Testergebnis rauskommt, heißt es, hier ist einer negativ, positiv, bitte alle ab nach Hause. Ich dachte, das ist ein Witz, die spucken alle in einen Eimer. Ja. Da kann man doch ein Stäbchen auch nehmen und durch alle Nasen gehen lassen. Da wird ja nicht okay, der Letzte sein. Ich glaube, jetzt fördern wir Renés Kreativität, das sollten wir unbedingt sein lassen, ja, weil wir die Sendung ja. Ja, worauf? Ich wollte noch eine Sache kurz dazu sagen. Und zwar die andere Sache, die mit diesen Tests in der Klasse noch verbunden sind, die vielleicht auch nicht so toll sind, ist, wenn jetzt ein Kind tatsächlich einen positiven Test hat, wie wird das von den restlichen Schülern aufgenommen? Gerade in so jungem Alter. Wir reden jetzt nicht von der Gymnasialstufe, ne? Da geht man wahrscheinlich Erwachsener damit um. Aber wir reden immer so viel von DSGVO und von, man darf nicht mal eine Klassennote laut vor der laut in der Klasse ansagen für einzelne Schüler. Ne? Das sind alles sensible Daten. Aber so einen Test, den kriegt man dann mal eben mit. Finde ich auch ein bisschen schwierig. Also wir haben unserem kleinen Kind gesagt, wenn dieser Test positiv anzeigt, dann bedeutet das lediglich, dass man zum Arzt gehen muss, einen richtigen Test machen. Ne? Ja, also ich habe Berichte gesehen, wo dann sozusagen in der Schule wird ja dann auf die Eltern gewartet und da wird das Kind dann auch unter Umständen psychologisch betreut und auch vorbereitet. Also ja, so ist das heute in Deutschland. Warum wurde der Kai-Uwe denn abgeführt? Wir schreiben doch einen Test, wo ist denn der? Nein, gut. Also aber ich würde das Thema jetzt ehrlich gesagt so ein bisschen abhaken, weil da müssen wir, glaube ich, noch ein paar Wochen und Monate abwarten. Und vielleicht, wenn wir Ende des Jahres nochmal darüber reden, vielleicht ist das ja völlig anders dann und völlig normal. Lasst uns den Scherz trotzdem noch machen. Testen ist gut. Impfen ist besser. Wir wissen, das geht mittlerweile ja wunderbar in Russland. Da gibt's ja quasi einen richtigen Impftourismus. Für 2.500 bis 3.000 Euro kann man sich dort irgendwie ein Zimmer mieten da für 2-3 Tage in dieser Zeit. Lässt man sich dann in Russland impfen und kommt dann schnurstracks wieder zurück nach Hause. Das heißt für uns unterm Strich, weil wir uns ja auch in anderen Ländern irgendwie medizinisch oder kosmetisch versorgen lassen, heißt es unterm Strich, impfen in Russland, Zähne aus Bulgarien und Titten lassen wir uns in Tschechien machen. Schönen guten Abend. Genau. Nostrovje. Ein Hoch auf unsere Nachbarländer. Ja, ich glaube, das ist mal ein Applaus wert, oder? Den Gag haben wir so gut vorbereitet und Marc hat wirklich auf den Punkt hat er den sehr gerne. Schön, dass Marc meinen Part gesagt hat, dann bleibt mir die Peinlichkeit diese Runde erspart. Dann bin nicht immer ich der mit den dreckigen Witzen. Ja, wir haben noch ein Corona-Thema, aber nur einen kurzen Nachtrag. Wir hatten ja neulich mal über das Homeoffice-Ticket in Berlin gesprochen, aber es wird erstmal nicht kommen. Zu früh gefreut. Die Brandenburger haben zu Recht Alarm geschlagen Und ja, es muss eine Variante für Berlin und Brandenburg geben. Und wie es da weitergeht, wird die Zukunft entscheiden. Und Marc hat, Marc hat einen Sieg errungen. Ja, der fand das doch prinzipiell blöd. Ich kann dir nicht folgen. Das Homeoffice-Ticket. Doch, Marc, du sagtest, das Homeoffice-Ticket. Da war er nicht anwesend. Marc sagte, das Homeoffice-Ticket ist doch Quatsch mit Soße. Wir sollen gar nicht fahren. Ja. Ja gut, da hat er natürlich recht, ja. Aber das war auch aufgrund der Annahme geschuldet, dass Marc dachte, das ist jetzt für die Corona-Zeit. Aber es soll ja auch für die Arbeitswelt nach Corona sein. Und da gehen wir alle davon aus, dass Homeoffice auch nach Corona einen wichtigen Anteil in unserem Leben hat. Eine Frage, weil immer alles so unklar ist, wie gerade der Stand der Dinge ist, Stand heute, ist es wirklich so, dass der Arbeitgeber jetzt Homeoffice erzwingen muss und nicht nur erlauben muss? Oder wissen wir das noch nicht? Also normalerweise gibt es jetzt keine Gründe mehr, nicht in der Firma, in der Firma zu arbeiten. Es sei denn, es gibt Gründe. Bis jetzt, genau, es sei denn, du kannst persönliche Gründe vorbringen. Eigentlich, wenn es keine betrieblichen Gründe gibt, sollten jetzt auch wirklich alle ins Homeoffice. Aber wer natürlich zu Hause nur am Küchentisch arbeiten kann, dem ist es vielleicht gar nicht zuzumuten, zu Hause zu bleiben. Also das wird noch spannend auf jeden Fall. Auf jeden Fall wurde es ein bisschen enger geschnürt jetzt. Was es in der Praxis heißt und bringt, werden wir sehen. Neuland. Wir begeben uns oder sind gerade in Neuland. Wir sind seit Monaten. Am Ende muss jeder mit gutem Beispiel vorangehen. Ja. Ja, jeder muss mit gutem Beispiel vorangehen und ja, da auch Vorbild sein. Und ich kenne halt Leute oder Freunde, Bekannte, die arbeiten in Firmen, die, weiß ich, 40, 50 Leute haben. Da sind ein oder zwei Leute im Büro. Und das finde ich sehr anständig. Mhm. In meiner Firma zum Beispiel sind immer noch aus meiner Sicht genug Leute im Büro, aber ich bin ja nicht im Büro, deswegen treffe ich die auch nicht. Ja. Ne? Also ich bin gerne im Büro. Und ich habe sogar einen eigenen Raum für mich und in den anderen Bereichen sind wir auch sehr weit auseinander. Wir tragen Masken, wir haben Tests. Das ist ja genau der Punkt, René, da geht's ja gar nicht drum. Also klar, du sollst den Leuten aus dem Weg gehen, aber du fährst ja zum Beispiel auch mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Dann laufe ich dem. Und das ist schon mal zu viel. Ja, aber das ist ja genau das Ziel, ne? Dass die Leute von der Straße sozusagen runterkriegen. Ich frage mich, wo wären wir denn, wenn wir diese ganzen Einschränkungen nicht hätten? Weil ich meine, guck mal, also ich möchte mal sagen, wir haben einen sehr umfangreichen Anteil an Einschränkungen. Also sehr umfangreich, ne? Ist das so? Ja, also wenn ich überlege, ich war schon seit Ewigkeiten nicht mehr in einem Geschäft. Ich bin sehr oft in einem Geschäft gewesen. Klamotten kaufen übers Internet ist jetzt auch ein bisschen doof. Würde ich lieber im Laden machen, habe ich auch immer im Laden gemacht. Das ist komplett weggefallen. Seit über einem Jahr. Seit fast einem Jahr. Und nicht nur für mich, das ist ja für andere auch so. Ist schwierig auf jeden Fall, klar. Aber Du hast ja noch Kinder, da hast du ja noch eine ganz andere Situation durch Corona. Da hat halt jeder verschiedene Schicksale. Und das wird ja auch irgendwann wieder kommen. Mir fehlt zum Beispiel Shoppen gar nicht. Also, weil ich das halt vorher auch, war ich auch nicht so oft in Geschäften. Ich habe halt viel online schon vorher gemacht. Und das ist dann halt der Unterschied, ja. Ja, schwieriges Thema. Genau, lass uns zu was Lustigem übergehen. Was? Die Witze, nein. Nein. Wir müssen noch ein paar Nachträge liefern. Ne? Genau, also, und die sind ja lustig. Wir haben letztes Mal ein super interessantes Thema, ein spannendes Thema und ein hochaktuelles Thema gezeigt oder darüber berichtet, und zwar über Lügner und Betrüger. Da ging es ja über Betrugsmaschen, zum Beispiel den vermeintlichen Microsoft-Service, der dir irgendeinen Trojaner auf den Rechner spielen will, oder die Polizeimasche, dass die Polizei bei dir anruft, deinen Schmuck sichern will, Bargeld sichern will. Oder wir hatten in den vergangenen zwei Wochen einen Artikel gefunden, wo es noch ein bisschen krasser war. Ich hatte durch eine Erzählung, ich hatte das erzählt bekommen, diese Geschichte. Auch noch. Von dem man den nicht kennt. Okay, und dann haben wir Zeitungsberichte dazu gefunden, ne? Das ist noch ein bisschen krasser. Dazu gleich mehr. Und wir haben natürlich auch eine Menge Feedback dazu bekommen. Deswegen nur als kurzen Nachtrag und ja, so für den Hinterkopf. Also Microsoft, was Microsoft angeht, ihr werdet nie einen Anruf von Microsoft bekommen, wenn ihr vorher nicht irgendwie mit denen zu tun hattet, also irgendwie über das Ticketsystem eine Frage hattet oder so. Das ist auf jeden Fall wichtig zu wissen. Das trifft auf die meisten Firmen zu. Richtig. Das kann man so sagen, wichtig, definitiv. Wenn euch Microsoft anruft, dann unterhaltet euch ganz entspannt mit denen. Ich habe den Rekord gebrochen von 15 Minuten. Mein Rekord liegt jetzt bei 30 Minuten und der vermeintliche Microsoft-Supporter hat nach einer halben Stunde wirklich verzweifelt, glaube ich, das Gespräch wortlos beendet. Ja. Der ist jetzt in psychologischer Betreuung. Ich will da nochmal, wahrscheinlich, ja. Genau. 2:0 für René. Auf jeden Fall. Genau. Auf jeden Fall legen wir euch die Seite des BSI zu Herzen und ja, da gibt's noch mal Tipps, wie man zum Beispiel im Internet sicher surft, was man zu beachten hat. Da lauern halt auch viele Gefahren, ne? Gerade was Passwörter angeht, was E-Mails und Anhänge und Downloads angeht. Da gibt's sehr viele Informationen auf der Seite des BSI. Was ist das BSI? Schaut in die Shownotes, da ist es verlinkt. Das Bundesministerium für Sicherheit im Internet, kann in das sein? Der Informationstechnik. In der IT, genau, richtig, ja. Ja, in der Informationstechnologie. Ja. Wollen wir die andere Story, die ich sehr, sehr schockierend fand, mal berichten? Also vielleicht kann Marc das, weil der ist dann näher betroffen. Ich habe es nur von Bekannten gehört. Ja, sehr gerne. Und ich war wirklich schockiert, wie die abläuft, diese Story. Dann schieß mal los, Marc. Also, René machte uns auf die ganze Sache aufmerksam, indem er uns einen Link schickte zu der Website kreisbote.de. Das ist irgendwie eine lokale Zeitschrift aus Fürstenfeldbruck. Dort wurde getitelt Telefonbetrug, vermeintlicher Unfall der Tochter weckt Misstrauen der 86-jährigen Dame aus Germeringen. Und der dort geschilderte Fall entsprach exakt dem Vorgehen, wie es bei meinen Eltern waren. Die sind nämlich auch Opfer dieser Masche geworden. Und wie lief das Ganze vonstatten? Das war folgendermaßen. Aus heiterem Himmel gab es einen Anruf und es wurde gleich gesagt, ja, schönen Tag, hier ist die Polizei. Und dann hieß es am Telefon, dass meine Schwester, also die Tochter meiner Mutter, hätte einen Unfall gehabt und der Unfall wäre recht schwerwiegend gewesen. Eine andere Person wäre dort mit involviert gewesen. Die wäre im Laufe der Zeit irgendwie dabei zu Tode gekommen und die Tochter solle jetzt irgendwie in Untersuchungshaft. Aber es gäbe da irgendwie die Möglichkeit, sie jetzt irgendwie auf Kaution freizukaufen und so was. Und da merkt ihr schon, worin die Reise geht. Es waren Betrüger am Telefon, die nichts anderes im Kopf hatten, als zu versuchen, meine Eltern zu bewegen, Geld locker zu machen und jemandem, der vermeintlich gleich vorbeikommen wollte, irgendwie das in die Hand zu drücken oder irgendwo hinzufahren, sich mit jemandem zu treffen. Glücklicherweise ist mein Vater ehemaliger Polizist. Das heißt, der konnte gleich da ein bisschen die Wogen glätten. Ein weiterer kurzer Anruf bei meiner Schwester, die glücklicherweise zu dem Zeitpunkt zu Hause war, konnte die Sache dann schlussendlich aufklären. Aber es ist schon eine perfide Masche und an der Stelle habe ich mich dann wirklich gefragt, was sind das für Menschen, die da wirklich also überhaupt gar keine Skrupel mehr haben. Man geht an die Urinstinkte der Leute, verbreitet Angst, Panik, Chaos. Mhm. Und in den paar Sekunden, wo du nicht klar denken kannst, stell dir vor, du kriegst einen Anruf, ja, ihr Kind ist verunglückt oder liegt im Sterben, sonst noch was. Du bist erstmal völlig aus dem Häuschen. Und dann zack, in diese kleine Lücke deines Verstandes irgendwie stoßen sie dann gleich mit der nächsten Lanze und versuchen dich irgendwie zu übervorteilen. Ganz, ganz böse Nummer. An der Stelle kann ich mich nur wiederholen, wenn ich sage, ich hasse Kriminelle. Mega mies, mega mies. Also die Story, so wie ich sie gehört habe, war halt auch ähnlich. Ne? Da wurde gesagt, ja, ihr Sohn hat einen Unfall gebaut und ist geflüchtet. Neunjähriges Kind, schwer verletzt, ist seinen Verletzungen erlegen. wir können jetzt irgendwie hier einen gewissen Betrag bezahlen, dann wird nicht wegen Mord, sondern nur Totschlag oder irgend sowas, ne? Also, und du hast doch in dem Moment, das reißt dich ja erstmal so rein, dass du, wie Marc schon sagt, gar nicht klar denken kannst, ne? Und da voll in diesem Film drin steckst. Und ich finde es auch obermies. Und deswegen, wenn ihr so jemanden am Telefon habt und ihr könnt das sofort identifizieren, lasst euch mal ein paar alte Polizeigeschichten erzählen von demjenigen. Fragt ihn, wie sein Tag war, ne? Versucht einfach das Gespräch so lang wie möglich am Leben zu halten, damit sie nicht die Zeit haben, andere reinzulegen. Also ich finde es auch unterste Schublade und ja, also so muss man erstmal sein Gewissen ausschalten können. Also ich weiß nicht, ob das eine applaudierbare Leistung ist. Ich finde es definitiv nicht. Man stelle sich vor, ja, man muss ja auch eine ganze Menge an Zeit und Geld und Energie überhaupt erstmal in diese Masche hineinstecken und die ausarbeiten, Leute schulen etc., die Technik heranschaffen. Ja. Und das ganze Zeug, diese ganzen Ressourcen, die da gebunden werden, warum kann man das nicht in richtige, echte Arbeit stecken? Was erfinden oder so, irgendeiner ehrlichen Arbeit nachgehen? Warum immer den leichten Weg? Wahnsinnig viel Aufwand zu machen, um dann vermeintlich mit einem kleinen Coup viel Geld irgendwie zu erbeuten. Es ist doch genau dasselbe, ob ich nur irgendwie an einem Tag irgendwie 10.000 Euro mache oder ob ich in ein paar Wochen dann eben die 10.000 Euro mache, dann eben mit ehrlicher Arbeit, um irgendeinen Vergleich zu bringen. Ja, das werden die natürlich anders sehen, klar. Also das sind ja große Banden. Man muss aber dazu sagen, es gibt aus dem Bereich Kriminalität auch gute Nachrichten. Und zwar ist die Einbruchrate in Deutschland aufgrund von Corona stark zurückgegangen. Ja, da müssen sie sich halt auch andere Beschäftigungen suchen und offenbar gibt es Menschen, die haben es halt nicht so mit ehrlicher Arbeit. Ja, was soll man sagen, ne? Was soll man sagen? Also, wie gesagt, der Fall, den Marc jetzt beschrieben hat, das ist schon wirklich richtig tragisch und jetzt stellt euch mal wirklich vor, er hat ja berichtet, dass dann extra versucht wurde, nochmal die entsprechende Person zu kontaktieren. Das hätte nicht geklappt. Dann hätte man sich natürlich noch mehr Sorgen gemacht und hätte gedacht, das stimmt wirklich oder so. Oder du hast gerade einen Fall, wo vielleicht wirklich diejenige Person verletzt ist oder im Krankenhaus und dann kommt so ein Anruf. Dann kommst du ja gar nicht wahrscheinlich drauf, dass das vielleicht gar nicht stimmt. Also mich würde vielleicht auch mal interessieren, wie ist da eigentlich so die Quote? Also ich glaube, die wenigsten erkennen das. Viele sind so verunsichert, dass sie dann wahrscheinlich das Geld spenden oder überweisen, ist es ja eher. Und das ist halt das Krasse, dass diese Masche funktioniert. Und im Moment funktioniert sie, glaube ich, sehr gut. Das ist das Schlimme daran. Ja. Ja. Mehr braucht man da, glaube ich, nicht zu sagen. Also wir haben euch, glaube ich, in dieser und der letzten Folge genug Hinweise gegeben, dass ihr jetzt soweit sensibilisiert seid. Wir hoffen, es hat geklappt. Das hoffen wir sehr. Und dass ihr nicht auf sowas reinfallt. Ihr könnt aber gerne euch bei uns melden und eure eigenen Erfahrungen in dem Bereich das ist eine gute Idee. Mal kundtun. Wir würden natürlich am liebsten hören, dass ihr nicht darauf reingefallen seid oder Bekannte, Freunde, Familie aus eurer näheren Umgebung, sondern dass ihr das alles abwehren konntet. Und zu diesem Zweck, denke ich, werden wir jetzt einfach mal unsere Kontaktmöglichkeiten vorlesen lassen. Irgendwas ist doch immer, der Podcast mit René und Stefan. Ihr findet uns bei Instagram unter dem Account podcast.iidi. Schreibt uns dort eine Direktnachricht oder kommentiert unsere Beiträge. Oder besucht unsere Podcast-Seite im Web unter podcast.juba.de. Hier könnt ihr das Feedback-Formular nutzen und findet zudem die vollständigen Shownotes zu allen Folgen. Wir freuen uns auf euer Feedback. Übrigens, hören könnt ihr uns bei den bekannten Podcast-Plattformen wie Spotify, Amazon Music, Google Podcast oder iTunes. Gut, wer nimmt ab? Bitteschön. Ich habe neulich einen DJ angerufen. Der hat nicht abgehoben. Nee, Quatsch. Ich habe neulich bei Weight Watchers angerufen. Hat niemand abgenommen. Ach Mensch, egal. Nimm du ab. Ja, Also Witze müssen halt funktionieren, aber ist natürlich auch eine große Kunst, die gut vorzutragen. Das waren die Kontaktmöglichkeiten. Und wir müssen unbedingt noch sagen, wir testen zurzeit YouTube und Facebook. Also nicht wundern, wenn ihr uns auch auf weiteren Plattformen findet. Alles noch in den Kinderschuhen, aber beobachtet das mal. Ihr werdet feststellen, wir haben unsere Finger überall drin. Vielleicht seht ihr uns demnächst auch bei TikTok und bei Chatroulette, obwohl, da sind wir ab und zu. Na. Oder bei Chatroulette findet ihr mich ja regelmäßig. Also ganz ehrlich, bei TikTok, Halleluja, möchte jetzt nichts sagen. Aber wieso? Ja, und bei Clubhouse. Mir reichen die Plattformen. ARD, ZDF, sind. Auch immer mal wieder reingucken. RTL, Sat1, Pro7, Vox, Tele5. Da sind RTL wir überall zu finden. Nee, RTL nicht. Ja, RTL, glaube ich, erst nach 23 Uhr. Aber schaut ruhig mal rein. Ja. Gut. Ist ja verrückt. Was für eine Überleitung, oder? Ja, verrückt. Irre. Also dafür bin ich ja bekannt, für gelungene Überleitung. Dafür erstmal. Also ist ja mein zweiter Spitzname. Du, Stefan, dafür würde ich sagen, gibt's erstmal keinen Applaus. Hä? Was ist denn kein Applaus? Oh. Und weiter. So. Das war die Pause für Applaus jetzt. Stefan, du bist dran. Genau. Die wird jetzt untergehen, die Pause, ne? Ja, der verrückte Podcasten. Ihr erinnert euch, eine recht junge Serie bei uns im Podcast. René hat in seinem Schreibarchiv gekramt, denn er hat in den, was sind das, 90er oder 2000er Jahre? 90ern. Hat in den 90ern, in seiner Jugend, in den Kinderschuhen, hat er mit Firmen kommuniziert, auf ganz kreative Art und Weise. Jetzt werden einige unter euch sagen, was, in den mit Feder- und Tintenfass oder wie? Genau, richtig. Mit Tinte, mit dem Füller und mit dem Tintenkiller hat er die geschrieben wahrscheinlich. Und heute gibt es einen neuen Brief. Der steht hier unter dem Stichwort Holzklebefolie. Und René wird uns jetzt kurz mal in das Thema einführen und dann hören wir uns das Ganze an. Ja, ich möchte noch nicht so viel vom Brief verraten, aber kurz, um euch abzuholen, vielleicht kennt ihr sie auch im Baumarkt, diese Holzklebefolie. Die verwendet man immer gern, wenn der alte Schrank ranzig ist und einem nicht mehr gefällt von der Oberfläche. Oder wenn Küchenmöbel scheiße aussehen. Ja, oder wenn das Möbelstück einfach nicht mehr die passende Farbe zur Wohnung hat, dann kann man halt so eine Holzmaserung seiner Wahl sich kaufen als Klebefolie und dann beklebt man die einzelnen Platten und dann sieht das aus wie ein echter Holzschrank. Auch gern genommen Marmorimitat, ne? Also mal eben so eine Holz-MDF-Platte oder irgendwas in eine Marmorplatte umwandeln. Ganz günstig und ganz toll. Und das hat mich irgendwie inspiriert, an ein Unternehmen zu schreiben, was diese Holzklebefolien herstellt. Und diesen Brief, würde ich sagen, den hören wir jetzt. Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrter Herr Konrad Hornschuch. Erst einmal muss ich Ihnen sagen, wie toll Ihre Klebefolien sind. Es ist echt Wahnsinn, wie schnell man aus einer Glasscheibe eine scheinbare Holzplatte machen kann. Und ebenso schnell wird aus einem Holzbrett mittels Ihres Produktes eine Marmorplatte. Ich wollte mit dieser Illusion auch mal spielen und beklebte mein Fahrrad mit ihrer Folie in Kiefernholz. Jeder, der meinen Drahtesel jetzt sieht, glaubt, dass er aus Holz wäre, so richtig mit Astlöchern. Aber so ist es nicht. Es sieht nur so aus. Doch die Leute in meiner Umgebung sind felsenfest davon überzeugt, dass ich den Gartenzaun zur Herstellung meines Fahrrades benutzt habe. So dass jeder jetzt meint, ich habe nicht mal alle Latten am Zaun. Sie sehen, ihre Klebefolie im Holzdesign wirkt. Nun zu meinem Problem, mit dem ich mich hilfesuchend an Sie wende. Vorige Woche ist unser Haus fertig geworden. Das, worum der Zaun steht, an dem angeblich die Latten fehlen sollen. Unser kleines Eigenheim muss nun nur noch verputzt werden. Nun bin ich ein Mensch, der viel nachdenkt. Ich bin genau wie Ihre Firma, kreativ am laufenden Meter. Und da kam ich auf die Idee, dass es doch viel einfacher wäre, Klebefolie mit einem Rollputzimitat zu verwenden. Das macht nicht so viel Dreck beim Auftragen, wie es beim richtigen Putz wäre. Es ist praktisch, wenn es regnet, dann läuft das Wasser von ganz alleine runter. Und außerdem kann man zum Putzen einfach mal mit dem feuchten Lappen rüberfahren. Deshalb meine Frage an Sie. Haben Sie Klebefolie mit Putzimitaten? Gibt es sie auch breiter als 2 Meter? Könnte ich sie im Baumarkt bestellen oder muss ich das direkt bei Ihnen machen? wie teuer wäre denn so eine Rolle, die ungefähr 32 Meter breit und 15 Meter lang ist? Klebt Ihre Folie auch auf Ziegelstein? Bitte antworten Sie schnell. Unser Häuschen soll nicht länger nackt aussehen. Herzlichst dankend im Voraus verbleibe ich mit freundlichen Grüßen. Hervorragend. Ja. Sehr gut, sehr gut. Da bin ich mal auf die Antwort gespannt. Ja, da ist die Frage, ob man auf sowas überhaupt antwortet. Aber das ich verrate es, es gibt eine Antwort. Und die wird in einem der kommenden Podcast-Folgen zu hören sein. Ja. Super. Es gibt Leute, die müssen sich halt auch mit so einem Scheiß auseinandersetzen. Und da muss ich sagen, ich habe es in den letzten Folgen schon gesagt, ich bin erstaunt und dankbar, wie sehr Unternehmen sich da um ihre Kunden bemühen und auf sowas sehr schnell, auch zeitnah antworten. Ja. Und wir möchten nicht die Gelegenheit verpassen, noch zu sagen, wir haben ein Feedback bekommen zum Podcasten, zum verrückten Podcasten. Und da heißt es, tolle Stimmen, tolle Idee mit dem Podcasten. Das sollte man nicht unerwähnt lassen. Wir müssen nur eins noch dabei erwähnen. Es heißt Podcasten, nicht Podcasten. Podcasten. Also ja. Nicht der Podcasten hat die tolle Stimme, sondern wir alle haben tolle Stimmen. Da will ich an der Stelle auch darauf verweisen, die Stelle des Podcasten ist noch offen. Ja, genau. Meldet euch. Auch wenn ihr Thorsten heißt, ihr könnt der Podcasten werden. Obwohl, da fällt mir ein, was macht denn Peter eigentlich? Der Pod-Peter, den können wir an dieser Stelle mal für die Grüßen. YouTube-Geschichte danken. Oder ihr könnt ihm danken. Der hat da fleißig gedrängelt und ist da quasi mit Verursacher dieser ganzen YouTube-Geschichte. Wer ihn noch nicht kennt, wir sprechen von Zuhörervertreter Peter. Genau. Oder auch dem Pod-Peter. Ja, Pod-Peter. Komm, wir sind gerade im Flow, das ist total lustig. Da sollten wir unbedingt, aber Stefan, im Schweinsgalopp geht der durch die Sendung. Zack, zack, zack, gut, die Hände desinfizieren im Fernsehen, und weiter geht's. Was ich verpasse, wenn ich jetzt nicht auch Gas gebe. Die Geissens kommt gerade nicht mehr. Tut mir leid. Können wir ruhig das Witzbattle machen. Du alter RTL-Junkie. Das wird gar kein Outing-Geheimnis mehr. Ja, das haben wir ja auch noch offen. Die Folge, wo wir Tacheles reden, was wir wirklich im Fernsehen gucken. Ich will ja nicht spoilern, aber Stefan wird euch verraten, dass er der riesen RTL-Fan ist. Damit ist er nicht man alleine. Merkt's unterschwellig ja auch. Siehst du? So ist es. Das wird ein Geheimnis, da bin ich gespannt. Also die Nummer, diesen Cliffhanger haben wir jetzt, glaube ich, in der 4., 5. oder 6., um nicht zu sagen 7. Folge. Irgendwann müssen wir das wirklich mal machen, und zwar zeitnah. Sonst nehmen uns die Leute noch weniger ernst. Ich sage nicht gar nicht mehr ernst, noch weniger. Das ist doch wie bei den Computerspielen. Ey, es gibt Computerspiele, die werden auf die Art und Weise berühmt. Ach so. Die werden auch über 100 Jahre angekündigt und kommen dann nicht raus. Mhm. Nein. Wir nennen jetzt keine Namen, Cloud Imperium Games. Wir nennen keine Namen. Oh, das ist eine persönliche Fehde, die ich da gerade raushöre. Oh ja. Beste Grüße übrigens an Derek Smart an der Stelle. Ah, okay. Wenn er das versteht, was du da gerade von dir gegeben hast. Der Name hört sich nämlich sehr englisch an. Er weiß Bescheid. Mark said, best greetings to Derek Smart. Derek Smart. Keep up the good work. Very good. Very good. Übrigens, das ist auch das Englisch, mit dem ihr Microsoft-Scammer begeistern könnt. Sie lieben es, wenn jemand genauso Englisch spricht wie sie. Egal. You see the Windows key. Lass uns Witz uns erzählen. Ja, wir kommen zum Witzbattle in Folge 57. Die Regeln sind ganz einfach. Jeder hat 3 Witze. René überzieht. René hat immer alte Witze. Marc hat die aus der Apothekenumschau und Fernsehzeitung. Das ist einfach ein kurz zusammengefasst. Lügen und betrügen, ey. Das ist unfassbar. Genau, da haben wir es wieder. Ihr Penner. Also, ich würde mal sagen, der Marc startet und damit er motiviert ist, kriegt er kurz noch einen Applaus und dann schießt er direkt seinen ersten Witz raus. Jawohl, vielen Dank. Dafür. Aus der Apothekenumschau, Ausgabe 3. Nix da. Ruhe bitte. Achtung! Ruhe bitte! Und bitte. Heute stehen Marks kleine 3 Witzchen unter dem Thema im Licht des Themas, bla. Das Thema heute bei meinen drei kleinen Witzen ist, mein Gott, ich lasse mir richtig Zeit, bevor ich hier einen Witz erzähle. Entschuldigung, ich habe mich selbst überlistet mit der Nummer. Ja, also Spannung das Thema auch. Heute ist klein, aber fein. Und damit zum ersten. Neulich im Kaufhaus, sagen Sie, da dieses tolle Kleid da, darf ich das im Schaufenster da anprobieren? Sehr, sehr gerne, aber Sie können auch die Umkleidekabine benutzen. Marc. Habe ich falsch erzählt. Du Arsch. Habe ich völlig falsch erzählt. Du Arsch. Was? Das war doch mein gut. zweiter Witz. Ach je. Ach je. Ja. Aber so ist das damit im Leben. Damit wisst ihr schon mal Bescheid. Jetzt geht der große Handel los. Willst du einen Witz von mir haben, Stefan? Nein, nein, alles gut. Na, pass auf, dann erzähle ich deinen dritten Witz. Ein Mann trifft eine Fee und da sagt die Fee, heute ist dein Glückstag. Du hast zwei Wünsche frei. Darauf der Mann, ja, ich wünsche mir eine Flasche Bier, die nie alle wird. Könnte Marc sein. Kommt, erfüllt die Fee den Wunsch, der kriegt eine Flasche Bier, hat die Bier in der Hand, trinkt minutenlang an dieser Flasche, setzt sie ab und die ist wieder voll. Und ja, dann sagt die, da sagt die Fee zu ihm, so, und jetzt dein zweiter Wunsch? Noch so eine Flasche. Nicht schlecht. Nicht schlecht, nicht schlecht. Ja? Kann ich ihn nochmal? Ja, gut. Ich muss nochmal zurückspielen. Marc, wir haben das Glück, wir zeichnen diese Sendung auf. Du kannst sie die unendlich echt? Oft wow. wieder anhören. Willkommen ja, im 21. Jahrhundert. Spreche ich dir den sogar ein. Genau. Könnte als Klingelton haben. So. Geiler Klingelton, genau. Passt auf, Leute. Beruhigt euch. Wird noch besser. Ich lasse es zur Pointe klingeln. Ein älteres Ehepaar sitzt zusammen im Restaurant. Der war noch nicht zu Ende. Ja, der ist gut, Stefan. Der ist gut. Ja. Ach, Restaurant. Entschuldigung. Genau. Ihr erinnert euch. Also. Reißen Sie sich mal zusammen da drüben. Ja. Also so kennen wir Marc gar nicht. Kannst du ihm das Mikro mal abdrehen? Ja. Aber so soll es sein. Das Witzlevel soll ja lustig sein. Ja, ich find's genau. cool. Endlich also. Mal was Lustiges hier. Ein älteres Ehepaar sitzt zusammen im Restaurant. Boah, das finde ich toll. Auf einmal bekleckert sich die Frau mit Soße und sagt, oh nein, schau mal, was für ein Rindvieh ich bin. Daraufhin sagt der Mann, ja und bekleckert hast du dich auch noch. Genau. Oh. Also, es gibt 1000 Möglichkeiten, diesen Witz zu erzählen. Ja. In der Variante habe ich ihn noch nie gehört. Okay. Das muss ja nichts Schlechtes sein. Eben. Das so, zeugt für Unwissenheit. Dann zeig mal, was die Apotheken oben schon noch zu bieten hat. Okay. Falls ich es noch nicht erwähnt haben sollte, du bist ein Penner. Und damit erzähle ich jetzt meinen zweiten Witz. Sag mal, wo fährst denn du dieses Jahr in Urlaub? Na, ich will Urlaub in Sicht machen. Was ist das denn? Keine Ahnung, ich habe nur gelesen, schönes Wetter in Sicht. Dö. Sehr gut. Ein Klassiker. Ja. Gut. Nee. Weil der Witz eben so gut ankam, erzähle ich ihn gleich nochmal. Ja, bitte. <Nee. lacht> Also, pass auf. Ein Mann kommt um 2 Uhr nachts nach Hause. Und da sagt seine Frau, ich hab dir gesagt, dass du 2 Bier trinken darfst und um 10 Uhr nach Hause kommen sollst. Sagt der Mann, oh, da habe ich wohl die beiden Zahlen vertauscht. Ja, ja, ich habe Marks Geste gesehen, gut. Er hat's geahnt, ja, genau. Ja, ja, den kannte ich. Ja, guter Witz. Guter Witz auf jeden Fall. Pass auf, absolut. Jetzt kommt noch ein viel besserer. Mhm. Pass auf. Also neulich so unser Chef beim Meeting, ne? Boah, Leute, also einer von euch riecht doch hier nach Alkohol. Darauf haben wir gesagt, Chef, wir sind hier in einem Online-Meeting. Das ist ja mal ein ganz aktueller Witz. Wow, toll. Der ja. gefällt mir. Klasse. Stefan, ein sehr, sehr schöner Witz. So, dann komme ich jetzt mit meinem letzten. Mann fährt mit seinem Auto in die Werkstatt. Oh mein Gott, sagt der Werkstatt, was haben Sie denn damit gemacht? Wie sieht denn der Wagen aus? Was haben Sie damit bloß angestellt? Bin damit gegen Baum gefahren. Aha, sagt der Mann aus der Werkstatt. Und wie oft? Sehr gut. Mein Lieblingswitz gerade im Moment. Gut, ich baue noch einen. Hm? Und danach erraten wir, welches Thema meine Witze hatten. Der Arzt, also Herr Meier, Sie sind ja schon wieder betrunken. Habe ich Ihnen nicht gesagt, nur eine Flasche Bier pro Tag? Dann sagt der Meier, ja, glauben Sie etwa, dass Sie der einzige Arzt sind, mit dem ich rede? Oh, der ist auch nicht schlecht. Der ist auch nicht schlecht. Ah, cool. Mhm. Ja, der Marc hat mir meinen Witz geklaut, muss ich kurz umdisponieren. Pass auf, der Kleine, verpiss dich, mein Name geht dich gar nichts an. Möchte gerne aus dem Kinderparadies. Schön. So, Marc, dritter Witz. Das waren schon drei, was? Genau. Ja, ich dachte, der merkt es nicht. Ich finde es so schade, dass das Witzbattle immer so schnell vergeht. Warte, aber ich habe noch einen dritten Witz für dich, Stefan. 3a. Fritzchen sitzt in der Badewanne und ruft, Mama, wo ist denn der Waschlappen? Sagt die Mutter, Papa ist Bier holen. Genau. So, damit wäre das sehr Thema gut. Meiner Witze erklärt. Ich hatte dieses Mal das Thema Bier. Ja. Haben wir jetzt auch erkannt. Gut. Na, dafür ein Applaus, finde ich. Ein tolles Witzbattle. Also ich glaube, so viel wie heute haben wir ja lange nicht gelacht, oder? Auch Marc hat sich kaum noch eingekriegt. Ja, herrlich. Ich dachte schon, wir müssen einen Arzt rufen. Aber wir sind nochmal drauf gekommen. War aber knapp. Ja, ich sag's euch. Ja, dann würde ich mal sagen, ich sag Pott und ihr sagt Cast. Pott. Cast. Ja, okay. Ein kleiner Ausblick auf die nächste Folge. Wir müssen uns natürlich noch unterhalten über das Superwahljahr. Annalena Baerbock tritt für die Grünen als Kanzlerkandidatin an. Bei der CDU soll es Armin Laschet machen. Bis jetzt momentan der Stand. Und keine ihr merkt Sorge, schon. Es wird kein Politik-Podcast. Marc erzählt wirres Zeug. Der hat nämlich auch schon ein paar Bier gehabt. Ich wollte gerade sagen, bis jetzt war es lustig und jetzt fängt Marc mit Politik an. Also wirklich. Ich versuche gerade einen Cliffhanger zu bauen, ihr Anfänger. Damit die Leute möglicherweise auch in 2 Wochen wieder einschalten. Ja, man muss natürlich Marc recht geben. Es ist das Wahljahr 2021 und natürlich ist das wichtig. Ne? Definitiv. Ja. So, dann hoffe ich mal, dass ihr heute eine Menge gelernt habt, dass ihr eine Menge gelacht habt. Ja, für mich war es schön, eine Therapie, wie immer. Ich hoffe, auch eine Therapie für euch. Definitiv. Na, deswegen, na klar. Ja, das war sie schon, die 57. Folge vom Podcast Irgendwas ist doch immer, der Podcast aus Berlin. Und Dankeschön an euch beide, Dankeschön an euch, an den digitalen Empfangsgeräten. Schaltet auch in 2 Wochen wieder ein, wenn wir wieder für euch da sind. Denn wir machen jetzt einen Sittich, wir sind jetzt weg. Wir hören uns nach 2 Wochen wieder. Bis dahin. Alles Kleros. Tschüss. Winke, winke. Übrigens, unseren Podcast kannst du auf allen bekannten Podcast-Plattformen wie Spotify, Amazon Music, Google Podcasts oder iTunes abonnieren. Bleib dran. Und hier sind die Outtakes. Rülps. So, Hallöchen. Marc möchte sich selber gern am größten sehen. So sieht's aus. Stell dir doch einen Spiegel vor den Monitor. Nein, zur Kontrolle ist auf jeden Fall gut. Ich brauche natürliches Licht. Okay. Ich brauche weiter nichts als nur Musik, Musik, Musik. Ja. So, ich habe mein Handy extra weit weg vom Mikro gelegt. Ich hoffe, das reicht. Letztes Mal war bei René kurz genau das drauf, ja. Ja. Das aber zum Glück an der Stelle, wo er nicht gesprochen hat. Das ist übrigens so, wenn ich im Homeoffice bin, habe ich ja meine Lautsprecher an, ne? Und da höre ich das auch. Dann höre ich das schon 10 Sekunden vorher, dann höre ich auf einmal irgend so eine Geräusche und plötzlich Das ist ja völlig crazy. Genau, noch 20 Minuten haben wir es endlich. Laufen wir schon 20 Minuten? 7 bei mir. Ja. Okay, dann auf eine schöne Sendung, Leute. Danke ebenso. Aber na klar, was soll sein? Tschüss. Alles Kleros. Tschüssen. Alles Winke, Winke. Tschüss. Ah, der Lala, der ist froh, steckt den Finger in den Po. Hä? Und raus. Teletubbies-Witz. Ach so. Echt? So. Habe ich nicht geguckt. Der steckt den Finger in den Po und Po ist doch auch so ein Teletubby. Ganz genau. Das ist der steckt den Finger in den anderen Teletubby rein. Und da die Doppeldeutigkeit. Wegen Po heißt ja im Deutschen auch Hinterteil. Wo Puppe rauskommt. Wird sich erklären. Es wird nicht besser, Leute. Lasst es einfach sein. Okay. Ist halt auch schon spät. Dann stoppen wir jetzt sozusagen die Bänder. Wir hören uns in 2 Wochen. 5, 4, 3, 2, 1. Ende.